Hallöchen, hier ist wieder Navid und als Host des Gummi-Gaming-Button-Podcasts freue ich mich riesig, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir werden heute über das Thema des Steam Summer Sales reden, ein kleiner Zwischenbericht. Wir sind alle vollständig, wir sind alle geladen, wir freuen uns auf euer Feedback und wir wünschen viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast der Gummi-Gaming-Bande. Wir reden heute über das Thema des Steam Summer Sales. Es ist ein kleiner Zwischenbericht, wir schreiben den 16. Juli. Das Ganze fing am 11. Juli an und geht noch bis zum 22. Das Ganze ist ein Montag. Und wir sind heute hier alle vollständig versammelt, angefangen beim Piraten. Hallo. Weiter geht's mit dem Jan. Grüezi. Und zu guter Letzt ist natürlich neben mir auch noch der Martin vertreten. Hallöchen. So, Jungs, wir sind pleite. Kann man offen sagen, oder? Ich ja. Nicht. Ja gut, wir fangen mal an. Wir gehen mal die Reihe rum. Was habt denn ihr schon nach der Hälfte, kann man gut sagen, so schon in den Steam Summer Sale reingepumpt? Also wie viel? Ja, wie viel? Wir können mal offen, schätzungsweise. Also zweistellig, dreistellig, vierstellig vielleicht auch. Ja, sicher. Dann hast du aber der ganzen Summer Sale gekauft. Ja, also ich kann ja mal einen Anfang machen. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe schon ungefähr einen Fuffi reingepumpt. Fuffi. Und das ist verhältnismäßig echt viel, weil ich sonst auf Steam selten was kaufe. Wie sieht's also bei euch aus? Macht mal, ich rechne mal zusammen, weil sonst klappt das hier nicht. Ich hab's vor der Aufnahme ausgerechnet. Ich kann's dir sagen, ich weiß es sogar noch. Das sind 83 Euro. Alter. Da kommt mir übererbärmlich vor mit meinen 4 Euro, die ich bis jetzt ausgegeben habe. Ja, aber ist doch gut, da haben wir so von jedem. Ich habe bis jetzt ein einziges Spiel gekauft. Naja, dann können wir. Ist doch deine Ansicht aber auch mal ganz interessant, würde ich sagen. Es kommt auf den Umrechnungskurs an, weil ich zahle ja hier in Schweizer Franken und. Stimmt. Bestimmt hast du nur so umgerechnet 12 Euro ausgegeben. Also für euch. Ja, das Deutschen. Stimmt. Jetzt will der Krieg anzetteln. Das klang gerade sehr vorwurfsvoll, ja. Nein. Ja. Ihr bösen Deutsch. Dann bin ich wieder Highscore-Jäger. So, schieß los. Ich habe mal so die Centbeträge jetzt mal weggelassen, aber 135 Euro plus minus bitte. Ich dachte, ich habe viel. Ja. Hast du alles gekauft? Genug. Da muss ich jetzt mal nachschauen in Aktivitäten auf Steam. Er hat bestimmt so 300 Spiele oder so in seiner Steam-List. Sieht man das irgendwo? Das sieht man in der Tat. Einfach auf dein Profil gehen und dann bei Spiele ist so eine große weiße Zahl daneben. Ach so. Ach, hab ich noch nie gesehen. Nee, 132 Spiele. Naja, trotzdem mehr als genug. Ich hab 34. Ich hab 66. Okay. Doppelt so viele wie ich. Da habe ich tatsächlich mehr als du, ich habe 73. Aber wir wollen nicht vom Thema abkommen. Ja, wie viel Spiele habt ihr denn gekauft? Also, wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte, ich hatte bis jetzt ein einziges Spiel gekauft. Aber ich werde mir noch... Gut, warte. Lass mich kurz auf meine Wunschliste gucken. Aber ich glaube, drei Spiele werde ich mir auf alle Fälle noch kaufen. Und dann werde ich schauen. Das können wir später noch ansprechen. Wir haben ja unser dritter Punkt ziemlich heute auf dem Programm. Wir werden... Wie gesagt, allgemein erstmal ein bisschen anschneiden, dann werden wir ein bisschen über die Schnäppchen dieses Sales reden und zu guter Letzt werden wir ein paar unserer Spiele, die wir dazu erworben haben, aufzählen. Zählen eigentlich Programme auch dazu? Hast du Programme gekauft? Ja. Apple Game Maker VX Ace? Nein, den hatte ich schon, letztes Jahr. Ah. Display Fusion habe ich mir geholt. Was ist das? Das ist ein Programm, das... Ist sehr praktisch. Es macht, wenn man zwei Bildschirme hat, zum Beispiel eine Taskleiste, die dann nicht vorhanden ist, auf dem zweiten Bildschirm drauf. Fenster zum Beispiel, wenn man die rumschiebt, sieht man, wie groß die Fenster sind, auf welcher Position sie sind. Und es ist halt auch praktisch für Minecraft, wenn man es größer macht, dann hat man immer gleich eine Anzeige rechts unten, wie groß die Seite gleich gerade ist. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Also kauft ihr in der Regel Programme auf Steam? Ja, nein. Nein, ich habe das nicht auf Spiel gekauft. Wobei also, mich das RPG Maker VX Ace gefällt. Ja, stimmt, aber das stimmt. Ich habe nie Zeit für so ein Spiel zu gestalten. Aber Martin, war es bei dir nicht so, dass du dich mal rangesetzt hast? Irre ja, ich mich da? Wobei ich sagen muss, ich bin eher ein Freund von den älteren Versionen des RPG Makers. Also ich bevorzuge eher den 2K oder den 2K3, weil ich deren Optik einfach wesentlich ansprechender finde als im VX, Ace, VX und XP. Also geschenkt würdest du es nicht nehmen? Geschenkt würde ich es doch schon nehmen, aber kaufen werde ich es mir wahrscheinlich nicht. Also da Zuschauer oder Zuhörer, ihr habt gehört, der Martin möchte gern das neue RPG Maker haben. Geschenkt, natürlich. Aber du kannst doch mit dem RPG Maker VX Ace, kannst du doch mehr machen als mit den alten. Ja, natürlich. Also technisch gesehen ist dieser Maker natürlich wesentlich, wesentlich besser als der 2K3 und der 2K. Allerdings die Optik stört mich wirklich arg. Auch die Proportionen in dem Maker selbst sind etwas schlecht. Also die finde ich auch im 2K3 wesentlich besser gelungen. Was ich jetzt nicht gefunden habe, angeblich kann man aus ROMs Musikstücke und Sprites raus exportieren quasi mit der Version hier. Habe ich aber noch nicht rausgefunden, wie. Wie ist das mit den ROMs? Wie kommt man denn an sowas ran, Pirat? Magst du das mal erzählen für die Zuhörer? Ja, Pirat, frag ihn nicht danach. Nein, es gibt eine legale Lösung, da gibt es so schöne Auslesestationen, da tut man seine Module drauf und das kann man dann schön auf dem PC auslesen, die ROM vom NES oder sonst irgendwas. Der hat auf alles eine Antwort, Pirat. Okay. Mensch, das ist ein Schlummi. Ist ein Pirat. Er ist ein Pirat, ja. Ich muss wissen, was ich sage. Stimmt. So, wart ihr schon vorher bei Steam Sales dabei? Nee, ist mein erster. Ja. Ja, ich war davor schon. Ne? Also ist, glaube ich, jetzt mein dritter, müsste es sein. Oder mein zweiter. Mein zweiter, glaube ich. Mein zweiter, ja. Also für euch war es schon Routine. Fast schon beim zweiten kann man davon sprechen. Ja. Und Jan, wie bist du jetzt darauf aufmerksam geworden? Direkt? Einfach durch Twitter oder? Nee, ich bin jeden Tag auf Steam seit neuestem. Also ich bin noch nicht so lange aktiv auf Steam. Und dann habe ich es einfach gesehen. Und dann, boah, diese Preise. Oh, da wurden die Augen immer größer. So, die Geldbörse immer jetzt leichter. Jetzt weiß ich endlich, wie sich Frauen beim Shoppen anfühlen. Ja, genau, das Bild habe ich auch gesehen. Ja. Ah, schönes Gefühl. Ja. Schönes Gefühl mit so leeren Taschen, richtig? Naja, ich habe... Zum Glück habe ich letzten Monat... Nein, Anfang diesen Monat den 13. Monatslohn gekriegt. Ui. Oh. Die Unglückszahl. Nee. Du kriegst doch wenig Geld. Kann ich da noch ein bisschen investieren? So, wir halten das Ganze heute ein bisschen kürzer. Also erwartet, also ihr werdet es, denke ich mal, sehen, schon in der Länge des Podcasts. Wir werden kein 2-Stunden-Ding wieder raushauen. Nur von vier. Daher gehen wir gleich über zu den ultimativen Schnäppchen. Was gibt's da zu tuscheln, Jungs? Nichts. Ja. Passt auf, ich habe hier meinen Schlagstock, mein Rohrstock. Nein, nicht schon wieder Schläge. Ja, ihr kennt das schon. Ich habe immer noch Laufflecken vom letzten Mal. Ich spüre das schon gar nicht mehr. Nee, Jungs, was hat euch mal so richtig weggeblasen? Wortwörtlich. Geblasen. Ja. Das Niveau stürzt jetzt schon ab und wir nehmen keine Vorstellung auf. Vor 2 Tagen war es, glaub's, mit Darksiders 2. Das wollte ich eigentlich gar nicht kaufen, aber ich habe es dann trotzdem gekauft. Das hat mit 10 Euro Darksiders, gekostet, richtig? Ja, und mit Darksiders 1 und einem Season Pass zu Darksiders 2. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe es gekauft. Darksiders habe ich eigentlich auch schon für die Xbox. Aber egal. Schönes Spiel. Ja, wirklich cool. Schönes Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt, darum habe ich es jetzt auf dem PC gekauft. Pirat? Schnäppchen? Auf hoher See? Kann man das Schnäppchen nennen? Das war jetzt vor kurzem. Aber das ist ein ziemlich altes Spiel. Es gibt mittlerweile schon den dritten Teil. Der vierte Teil ist schon angekündigt. Battlefield 2 war eigentlich, was ich schon immer haben wollte. Hm? Was ziemlich für 10 Euro rausgehauen wurde. Wie hat es denn vorher gekostet? Hast du da einen Plan noch von? Ich glaube 30 oder so. Dann ist es auf jeden Fall... 20, zwischen 20 und 30. Ich kann ja mal gucken, vielleicht steht es ja noch. Also mich hat besonders verwundert der Preisfall von älteren Tomb Raider-Spielen. Wir hatten ja ganz viele Bundles jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen gehabt, so am 9., nee, wir haben ja nicht mehr den 11., am 14. Da hat mich wirklich verwundert, dass Tomb Raider Underworld, also der Teil vor dem neuen Reboot, nur noch für 80 Cent verfügbar war. Und das ist ja eigentlich ein Titel dieser Generation. Der ist auf der Xbox 360, den gibt's auf der PS3. Und das für 80 Cent, also mein PC, ich habe das vorhin Jahren schon gesagt, mein PC spielt das nicht mehr ab, weil das zu neu ist. Und das Teil für 80 Cent. Also du meinst, das Spiel ist zu neu? Das Spiel ist für meinen Rechner zu neu, ja. Oh. Das ist traurig, aber wahr. Also wahrscheinlich würde ich es auf niedrigsten Einstellungen vielleicht noch so ein bisschen zum Lodern bringen, aber ja. Zum Ruckeln bringen. Das kriegt er noch hin. Das muss man auch können. Ja, für die Aufnahme reicht's noch. Für die Aufnahme reicht's gerade so noch. Für Teamspeak an sich. Wird langsam Zeit. Ja, für was Neues, da hast du recht. Aber gut, nichtsdestotrotz hat mich auch The Witcher 2 für 5 Euro. Habe ich auch gekauft, ganz ehrlich. Ja. Das musste ich leider schon. Verdammt. Also, so eines der Rollenspiele schlechthin der letzten Jahre. Und Witcher 1 für 3 Euro. Genau. Oh, nee, für 1 Euro noch was war es ja erhältlich. Kurze Zeit lang. Ich habe es gleichzeitig gekauft. Mhm. Also, wo der 2er im 5 Euro war, war der, glaube ich, für 3 Euro der 1er. Oder für 1,250 oder so. Ja, Martin? Ja, was ich sagen muss, ich habe The Witcher 2 sogar noch billiger gekriegt als du, muss ich sagen. Was? Trotz du Summer Steam Sale. Denn der gewiefte Einkäufer weiß nämlich auch andere Quellen zu nutzen. Zum Beispiel Planet Key. Dort hast du verschiedenste Anbieter, da kannst du auch Steam Keys kaufen. Und da habe ich zum Beispiel The Witcher für noch weniger, glaube ich, gekriegt zeitweise. Oder auch, glaube ich, ein Angebot. Den zweiten oder den ersten? Den zweiten. Wie viel? Für wie viel habe ich den gekauft? Unter 3 Euro? Boah, das ist ein Preis. Für so ein Batzen-Spiel. Oh yeah. Das stimmt, also das Spiel ist richtig Hammer. Ich habe es schon mal angespielt und war quasi weggeflasht. Schon allein auch von dem Humor, den das Spiel hatte. Ja. Und die Animation in der Sprache. Die Animation. Ja, das stimmt. Allerdings, um auch nochmal auf deine Frage einzugehen, welcher Preissenkung mir die Sprache quasi verschlagen hat, war es für den RPG Maker Volks Ace, war es eben bei euch, der kostet 60 Euro und war zeitweise für 20,90 Euro erhältlich. Das war quasi nichts mehr, weniger als die Hälfte. Also, da habe ich nicht schlecht geguckt. Wenn er noch 10 Euro weniger gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar überlegt, ihn mir zu kaufen, aber. Ja. Also, nochmal nachträglich, eine dicke Empfehlung erstmal, oder schätzt euch glücklich, dass ihr The Witcher 2 für den Preis abgrasen konntet, ihr werten Hörer. Wir werden von der Seite, Martin, es wäre schön, wenn du die postest, von Martins Seite werden wir natürlich einen Link unter dem Podcast packen. Klatschen. Und da hat jeder was vom Kuchen. Also, Kuchen ist doch gut, oder, Jungs? Ja, Kekse. Kuchen ist immer gut, aber ich hatte Kekse auch gegessen. Ja. Kuchengeschmack. Eben gerade ist Terraria 75% reduziert auf 2,49 Euro. Wenn ich es nicht schon hätte. Ja, noch ein Schnäppchen. Das war, glaube ich, mit Darksiders. Nee. Doch. So, weiß ich nicht mehr. Sniper Ghost Warrior 2. Minus 80% oder so. Da musste ich auch zuschlagen, ne? Das ich war dann widerstanden. Hoch unter 5 Euro zu haben, richtig? 5,99. Oh ja. Dennoch. Super Spiel. Ich habe die Vorgänge gespielt, also nie zu Ende, weil es einfach schlecht war. Und ich hoffe jetzt, der zweite Teil wird besser. Ja. Zumindest kannst du mit der Einstellung rangehen, dass du für das Geld nichts hättest falsch machen können. Jedenfalls wird es besser als der Vorgänger. Ja, aber für 7 Euro selbst dafür. Des Weiteren System Shock 2 für 2,50 gerade wieder im Angebot. Wie gesagt, wir schreiben den 16. Juli. Wir sind gerade nach der Aktualisierung der Steam-Aktionsseite haben wir uns zusammengerafft und haben den Podcast gestartet. Deswegen sehen wir die ganzen neuen Angebote mit glänzenden großen Augen. Orcs Must Die 2 hier für 3,74 Euro zum Beispiel. Sticht mir sofort ins Auge. Alan Wake, minus 90% kaufen. Alan Wake, definitiv. Also, wer sich das entgehen lässt und das noch nicht hat, für 2,79 Euro von 27,99 Euro, also das ist wirklich eine drastische Reduzierung hier. Mit dem Spiel würde ich gehen ins Bett. Ja. Ich liebe das Spiel. Oh Gott. Ich habe Sniper 1 hier original, sehe ich gerade. Hab gerade geguckt. Oh. Und wie viel hat es gekostet damals? Geld. Genau. Geld. Ah, Geld. Okay. Keine Golddublonen, die du irgendwie auf deiner Schatzsuche gefunden hast? Euronen. Nee. Also, ah, okay. Wird bestimmt 15 Euro oder so, oder war es war nicht für den Vollpreis. Also ich finde, um nochmal auf Alan Wake zurückzukommen, allein schon dieser Herr der Ringe-Gag, der drin ist, das sind die 2,79 Euro wert. Kennst du den, Jan? Nee, und ich habe das Spiel etwa 3 oder 4 Mal natürlich, das flammende Auge von Mordor. Mit, wo? Mit Barry. Ich glaube, ich muss nochmal durchspielen. Du musst es, glaube ich, nochmal 5 Mal spielen. Also der Joke, der hat sich an mein Gehirn gebrannt. Das ist das einzige Spiel, was ich je mehrmals durchgespielt habe. Oh. Aber allein schon Kapitel 4 mit dem Konzert, ach, ist ein super Spiel. Oh, nicht den gehen lassen. Für die 2,80 Euro. Ihr könnt überhaupt nichts falsch machen damit. Ihr könnt, naja. Hast du eigentlich mittlerweile alle Keys verlost von Alan Wake? Wir haben sogar tatsächlich noch einen Key dabei. Gut, dass du mich erinnerst, werter Herr Micha. Die können wir ja irgendwie wieder an die Hörer raushauen. Was meint ihr? Oder nicht? Ja, doch, warum nicht? Nö, also ich wieder auf Lager rum und keiner kann was damit anfangen. Ich finde auch, die sollten wir nicht raushauen. Nee. Genau. Nee, klar, wieder Kommentare, wir freuen uns riesig. Der letzte Podcast war jetzt zwar nicht so deftig, aber bei diesem können wir wieder Kommentare vertragen, oder? Also Feedback, kommt drauf an. Und was Sie als neues Thema wünschen vielleicht. Ja, das wäre auch so Themenvorschläge. Genau. Das wäre super. RPG Maker Spiele oder dann 3DS. Mhm. Oder was weiß ich, oder über ein spezielles Spiel halt. Oder neue Konsolengeneration, was halten wir davon? Oder über unser Schlafverhalten könnten wir auch reden. Genau. Oder ich würde gerne über neue Konsolen reden, ehrlich gesagt. PS4 und Xbox One. PS4, Xbox One. Ja, da müsst ihr wissen, der Pirat ist gerade auf so einem E3-Trip, irgendwie so 5 Monate danach, geschätzt. Ja, besser schön. Nee, aber cool. Vielleicht kriegen wir da auch noch was zustande. Ich bin sehr heiß auf die PS4. Das sind wir doch alle, oder? Ja, bin ich auch wenn ich es mir nicht kaufen werde, weil ich das Geld dafür nicht mehr habe. Dafür hast du einen PC, du kannst dich glücklich schätzen. Ich tue hier dauernd bei den Centbeträgen gucken, nach Spielen, damit die laufen. PC4 ist das Gleiche. Stimmt. Ein Buchstabe falsch, und? Spielt keine Rolle. Die 4, die male ich dann einfach dran, die gehört dann einfach dazu. Genau. Wie macht man das heutzutage? So, Jungs, ein neues Thema, was mit dem Steam-Sale irgendwie ans Tageslicht gekommen wäre, ist dann auch das Abzeichensystem. Wollt ihr darüber mal ein Wort verlieren? Oder zwei? So ein Müll. Bin so angefixt. Ich muss sagen, mir hat das vom letzten Jahr besser gefallen mit dem Summer Camp. Also es mit den Karten, erstens davon abgesehen, dass ich sie nicht wirklich verstehe. Und zweitens, ich weiß nicht, das mit dem Camp fand ich irgendwie eine lustigere Idee. So eine Karten ist schon ein bisschen komisch. Für jede Karte, die du kriegst, kriegst du ein paar Erfahrungspunkte. Und für jedes Set, das du komplett einlöst, kriegst du nochmal Erfahrungspunkte. Nee, für die Karte kriegt man keine Erfahrungspunkte. Nee, kriegt man nicht. Nur wenn du dann Abzeichen rausmachst. Ich habe auch im FAQ, da wo das war, das stand fürs Bekommen der Karten allein. Kriegt man ja, schon aber nur für die Steam Summer Sale Karten. Für die gesammelten kriegst du keine Erfahrung. Ach so, deswegen habe ich so viele Punkte auf einmal. Ja, weil du halt 200, 150 Euro hier ausgibst. Er hat zu viel Geld, soll das ausgeben. Ich meine, wer dauernd auf Schatzsuche ist, der hat's dicke, kann man sagen. Naja. Also ich find's eine gute Idee. Es macht Spaß, die Karten da. Ein Abzeichen und so. Aber die Karten, lieber sollten die diese, wenn die schon so Punkte machen, dann sollten die es lieber mit Achievements verknüpfen, so wie auf der Xbox und der PlayStation 3. Das wird viel mehr Sinn machen. Richtig. Ja, FAQs haben sie eben genau geschrieben, dass sie das nicht wollen, weil einige Achievements, Errungenschaften zum Teil sehr schwer zu bekommen sind und dass da Spieler dann daran verzweifeln und dann, ja, dann kacken sie auch über 100, Counter-Strike hat über 100 Achievements. Das heißt nicht, dass du alle haben musst. Es gibt bei Xbox eigentlich immer 50 Achievements, sag mal PlayStation 3, 50 Trophäen, dass man alle hat, muss man alle sammeln. Und wenn du bei einer verzweifelst, probierst du es entweder oder du hast sie nicht, fertig. Wenn ich mal kurz einhaken darf, Leute sollen wegen Achievements verzweifeln, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Eher verzweifeln auch Leute wie an diesem System daran, dass sie kein Geld haben, um sich neue Karten zu kaufen, um dann Level-Ups zu kriegen. Weil momentan ist es wirklich so, wenn du Geld investierst, Pirat ist das beste Beispiel, dann hast du halt ein hohes Level. Weil du kannst dir viele so eine Abzeichen zusammen nähen. Und also ich finde, das ist eine Kackbegründung von Steam. Offen gesagt. Und ich muss sagen, ich bin nicht mal gewillt, für diese Karten Geld auszugeben. Ich nutze einfach den Summer Steam Sale, weil ich günstige Spiele haben will und die Karten gehen mir, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich am Arsch vorbei. Also mich interessieren sie nicht mal. Ich bin sowieso nicht so ein Achievement-Trophy-Jäger, davon abgesehen. Sind Du zwar ganz spielst ja nett. auch, du spielst ja auch Dark Souls. Du bist ja auch ein Ja. krankes Schwein. Na und, das Spiel macht Spaß irgendwie. Also ich habe gesagt, über 100, Global Offensive hat 160. Ja. 167 sogar. Aber die sammeln sich schnell, glaub mir. Das geht schnell, also die Hm. meisten sammeln sich relativ schnell. Aber doch nicht bei Online-Shootern. Doch, erstaunlicherweise, ich hatte nur mal Global Offensive, hatte ich mal in der Beta angetestet. So für, was weiß ich, 2 Stunden und ich hatte bestimmt schon auf einmal 10 Achievements oder so gesammelt. Ja, aber das sind ja die sogenannten Köder-Achievements, die dich so ein bisschen ins Ja. Spiel locken. So, komm, du kannst, wenn du viel spielst, kriegst du viel Abzeichen, ganz viel drumherum. Und dann Töte ist es so wie in 10.000 Gears of Gegner. War, warte mal kurz, dann ist es so wie bei Gears of War auf der Xbox, wo es halt steht so, erlege 1000 Online-Gegner mit der Pistole und du kriegst halt pro Match, das 45 Minuten dauert, irgendwie so 3 Kills, wenn es hochkommt. Hier, Ich zumindest. Kriegsgott, töten Sie 10.000 Gegner. Boah. 1 Million Punkte an Voranhand, was? Verschandelung. Fügen Sie Gegnern insgesamt 1 Million Schadenspunkte zu. Ja, so lange wird mich Blutiges das Spiel Einkommen wahrscheinlich noch verdienen Sie fesseln. insgesamt 50 Millionen Dollar. Das Ja. Einzige, wo ich mal wirklich aktiv Achievements gesammelt habe und wo mir auch nur noch 3 fehlen, ist bei The Binding of Isaac. Oh ja, stimmt, da bist du ganz vorne mit dabei. Ja, das Weil einfach war toll und ich brauche nur noch Platinum God, mein Dark Boy und Mama's Boy. Und dann habe ich alle Achievements gesammelt. Das ist das einzige Spiel, wo ich das je getan habe. Ist auch so ein Sadomaso-Spiel, das passt genau zu dir, ey. Das ist eigentlich nicht so Sadomaso, das ist eigentlich nur eklig, wenn du dich mal Alter. weiter informierst über das, was da so rumkreucht und fleucht. Aber Sadomaso ist dann eher Dark Souls. Das ist ein hartes Achievement. Sadomaso ist eher das, dass du immer jede Nacht vor meiner Tür stehst. Das finde ich ein bisschen eher Sadomaso. Das, nee, Das das braucht ist doch was keiner anderes. wissen. Verdammt. Noch nicht in dem Podcast. Ich habe hier ein Achievement, das wahrscheinlich fast keiner haben wird oder keiner. Was? Kriegsherr, töten Sie 100 Gegner, die Sie bereits dominieren. Das heißt, ein Gegner Du fünfmal Domina. gekillt, ohne selbst gekillt zu werden von ihm. Ich wusste Das gar nicht, dass du das dominieren. so intensiv spielst. Spiele ich ja auch nicht. Ich habe, glaube ich, 5 Matches gemacht und dann nie irgendwie aufgehört. Aber ich hatte ein Dominate, kein Problem. Das macht sich dann gut auf Raptor, wenn man dann so eine seltene Achievement hat. Oh ja. Finde ich immer. Also bei Jamestown ist mir das aufgefallen, als ich das Spiel durchgespielt habe. Super Spiel übrigens. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, wir sind uns alle nicht so einig über das Abzeichensystem. Obwohl, was meinst du, Jan? Ist das jetzt geil oder ist es nicht geil, dass sie jetzt das so machen? Also, es ist mir scheißegal, wie sie es machen. Es erinnert mich einfach an die schönen alten Zeiten mit den Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten. Ja, das waren Zeiten. Mach dich gleich. Oh. Hör mir auf. Nee, mich ist gerade nicht daran erinnert. Ne, ich mochte das Tauschen und Spielen mit meinen Nachbarn. Ja Ja. klar, tauschen und spielen ist immer schön, aber wenn es dann um Geld geht, ist es irgendwie weniger erfreulich, oder? Ja, besonders, da du jedes scheiß Set auf 5 Level aufstocken kannst. Das heißt, darfst keine Karte verkaufen, die du nicht mindestens 5-mal hast. Das ist ja scheiße. Du sag mal, Pirat, welches Level hast du bei dem Steam-Ding? Beim Steam Summer Sale habe ich 5 von 5 und der Steam Level ist 11. Hört, hört. Also, lass, Moment der Schweige bitte, Moment der Stille. Ja, ich will halt was nicht jeder hat. Das Ja, und ist du das. laberst rein, ey. Ja, gut. Pirat, ich bin auch so wie du. Ich muss sagen, ich habe vorhin mein erstes, da, in Jans Anwesenheit habe ich gerade vor der Aufnahme mein erstes Abzeichen zusammengekriegt, da habe ich mich mega gefreut, aber letztendlich so Ja. gewillt, jetzt irgendwie weiterzumachen, da schließe ich mich eher dem Martin an und sage, ich halte mich da raus, ich will die Spielchen haben, obwohl ich eigentlich so ein Goodie-Typ bin, aber da hört der Spaß bei mir auf. So, Jungs, mir reicht's. Ja, man muss aber ja sagen, es ist ja noch eine schlimmere Spielzeitstreckung als Achievements, weil da hat man noch ein klares Ziel. Man muss nicht das Spiel 70 Mal durchspielen, bis man vielleicht alle Karten zusammen hat. Weil, wie du vorhin vielleicht gesagt hast, was wir jetzt noch nicht aufgenommen hatten, ja, einmal durchspielen kriegt man maximal 4 Karten. Und kommt darauf an, wie lang das Spiel ist, dann musst du es halt wie oft durchspielen, dass du nochmal 4 Karten kriegst. Und das ist doch auch Quatsch. Na gut, es geht aber nicht nach wie weit bist du in dem Spiel? Es geht wirklich um die pure Spielzeit. Ja, wenn kannst du es ja boosten, lässt aber das Spiel an. Ja, habe ich auch gemacht. Nee, gut. Ich habe die ganzen alten Dinger rausgekramt, mal so 20 Minuten gespielt, da hatte ich meine Kärtchen zusammen, da habe ich mich gefreut und ja, letztendlich gut. Wir können ja vielleicht, wenn es sich anbietet, mal so eine Auswertung machen, so wenn das Ganze vorbei ist, mal so rückblickend oder was verfassen, so in Textform, dass wir uns da alle nochmal auslassen drüber. Aber so viel dazu. Kartensystem haben wir jetzt erstmal so hingenommen. Die Meinungen sind unterschiedlich. Einige sehen den Nutzen darin, einige nicht. Aber es ist schön, dass wir uns so toll ergänzen und es geht weiter mit unserem letzten Punkt schon. Es sei denn, ihr wollt uns noch irgendwas dazu hinzufügen oder was sagen noch, irgendwas einwerfen. Ich wollte mich dir nur anschließen, es ist schön, dass wir so unterschiedliche Meinungen haben. Ja, es ist toll, oder? Wir sind alle so ein Bunch of sexy people. Oh. Sexy YouTube. Oh. Ja, das Geheimabgangs. Ach ja, das Video unten, ja? Schaut euch das mal an. Das macht den Piraten einfach nur froh. Das ja. Sein gesamter Lebensinhalt reduziert irgendwie auf 40 Sekunden Videoform. YouTube des Geheimabgangs. Ah. Nein. Good job. Nein, jetzt feiert er wieder ab, also schnell weiter zum nächsten Thema. Schnell Punkt, weiter zum nächsten Thema. Einfach mal so sagen, was haben wir denn Schönes auf unserer Liste gehabt? Ich glaube, Martin, lass mal einfach mal so anfangen. Der hat ja am wenigsten, das geht flott. Was hast du dir denn Schönes gekauft? Ja, ich habe mir ein einziges Spiel gekauft und das nannte sich Skyward Collapse. Mhm. Das ist sogar ein relativ neues Indie-Spiel, denn es wurde am 9. Mai 2013, also noch diesen Jahres, eben veröffentlicht. Und es war eben so eine Indie-Göttersimulation, wo die schon mal ein bisschen angefixt war, weil ich sehr gerne eigentlich Göttersimulation spiele. Ich bin ein bist ja auch Fan selber von. Ein Gott, wie man gehört hat, oder? Danke. Nee, ich so sagen. Ich weiß was. Ja. Du bist doch so eine germanische Gottheit eigentlich, so insgeheim. Das weiß ja niemand von den Viewern. Ja, aber darüber reden wir ein anderen Mal, wenn du mich dann abbetet. Nächster Podcast. Also, schaltet doch ein, denn demnächst kommt der Sebschi, die Gottheit der nordischen Götter, denn der Göttlichkeit, denn... Ja, oder nordisch, ich vertausche sowas immer gern. Oder südlich. Nee, dann eher asiatisch, aber egal. Puerto-Ricanisch. Also, ich habe mir eben gekauft, weil es sah ganz interessant aus, wobei ich sagen muss, ich habe mich erst zwischen zwei Spielen entscheiden müssen, weil das andere war ein RPG und es nannte sich, glaube ich, The Last Remand oder so. Das sah eben auch sehr genial aus, weil es erinnerte mich an Final Fantasy vom Stile her. Oho. Und das The Last Remnant, okay. Remnant, so. Ich dachte, das hätte, spricht man Remand aus, war na gut. Remnant. Ist das gut? Das weiß ich nicht, aber. Darum, es kostet das kaufen. Nicht 3,40, aber es sieht bis jetzt interessant aus und das Kampfsystem ist mal was sehr Neues, muss ich sagen. Also, was wirklich Neues. Aber zurück zu dem, was ich mir gekauft habe im Skyward Collapse. Das Spiel. Ja, es ist ganz interessant, auch allein schon so, wie die Welt selbst aufgebaut ist. Allerdings hat sie das Problem, dass es ein, na, sagen wir so, mit einem Mal mit zu viel zukleistert direkt. Du hast zwar ein kleines Tutorial, was du dir bauen willst und so, aber das Tutorial hätte man irgendwie schöner verpacken sollen. So ist es einfach nur so, bah, hier hast du unendlich viele Möglichkeiten, das kannst du dir bauen, da passiert das und das und jetzt komm klar damit. So. Darum, ich habe zwar natürlich schon 87 Minuten, glaube ich, gespielt, aber muss ich da wirklich reinfuchsen, damit es wirklich besser wird. Das erinnert mich gerade an Zelda 1. Nimm Controller in die Hand, da hast du ein Männchen auf dem Bildschirm machen. Ja, gut. Und du hast einen Mann, der dir sagt, dass es gefährlich ist, alleine zu gehen und dir ein Holzschwert in die Hand drückt, was ja auch so gefährlich ist. Der signifikante Unterschied der beiden ist ja eigentlich nur, dass du bei Zelda halt so das Ziel hast, mach das, aber die meisten, also rette oder erkunde. Ja. Und das ist halt so ein... Das ist halt so, geht in so eine Richtung, da weiß man schon, okay, ich muss das machen und das machen. Aber viele Indie-Titel, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen, das ist eine große Schwäche, die wollen einfach zu viel. Die kosten halt 2 Euro und die haben halt so ein gewisses Budget irgendwie nur, aber die wollen so viel reinmachen, das ist, ich finde, Simplicity. Einfach mit Einfachheit irgendwie begeistern. Das machen so viele, bei Isaac zum Beispiel. Ja. Random generierte Welt und ein einfaches Spielprinzip. Sowas bringt ein Spiel einfach nach vorne. Damals hat gereicht, da waren links und rechts zwei Balken und in der Mitte eine Kugel. Ja, genau, das beste Beispiel wirklich dafür. Ja. Ping, pong. Stimmt, das ist es eben. Viele Indie-Spiele wollen mittlerweile eben zu viel. Manche wollen einfach, möchte gern Kunst sein, die wollen einfach angeben, hier, beachte mich, ich bin Kunst. Und sind dann gameplay-technisch nicht wirklich gut. Darum finde ich zum Beispiel auch ein Spiel, auch ein Indie-Spiel, auch Low Budget halt, das nannte sich, glaube ich, Miasma oder Miasmata. Ich weiß, was du meinst, ja, dieses Survival-Ding, ne? Ja, wo du eben deine Krankheit eben aufheben musst und dann auf dieser Insel bist. Es erklärt dir, na gut, doch, es erklärt dir ein bisschen was, aber es hebt sich eben wirklich ab von anderen Indie-Spielen, weil es ist komplex, aber eben einfach trotzdem gemacht. Du lernst auch einiges kennen, du lernst auch Konsequenzen kennen, vor allem im Spiel, aber das Spiel ist wirklich gut. Auch ein Spiel, was ich auch unbedingt noch mal haben wollte. Ja, weil ich auch. Miasmata. Genau, Miasmata. Aber wie gesagt, Skyward Collapse, wenn ich mich ein bisschen reinfuchse, wird es wahrscheinlich auch besser sein. Kostet 15 Euro. Das würde ich auf alle Fälle sagen, ist mir das Spiel wert. Also Miasmata kostet Cube 15 Euro. Anders als bei Cube World. Was ist mit Cube World? Hast du es gespielt? Nein, allerdings muss ich sagen, was es jetzt auftrumpft als iPhone, wofür es 15 Euro verlangt, sind keine 15 Euro in meinen Augen wert. Aber was ich da sehe, ist schon ein verbessertes Minecraft. Sozusagen Minecraft 2.0. Es hat Potenzial, das gebe ich auf alle Fälle aber zu. Aber es ist nicht fertig. So, aber sorry. Es ist einfach nicht fertig. Es ist eine Alpha, die viel verspricht, aber dir zu wenig gibt. Schon allein das Balancing ist für den Arsch. Aber könnte man jetzt auch wieder. Das ist ein anderes machen. Thema. Aber das ist halt auch so ein Vorreiter dafür. CubeWorld will viel, ob es jetzt. Will auch viel Cash für 15 Euro. Ich meine, das ist Minecraft. Na gut. Aber ob es das letztendlich einhält, das wissen wir alle noch nicht. Und das warten wir einfach mal ab. Minecraft kostet mehr? Ja. Mittlerweile kostet es natürlich mehr. Mittlerweile, stimmt. Aber früher von der Alpha-Fassung, wo man bei Minecraft Euro. Eigentlich. Das war 10, 15 und jetzt 20. Und CubeWorld startet mit einer Alpha direkt mit 15 Euro. Darum ist mir das einfach viel zu viel für seinen jetzigen Status. Ja, aber wir gehen schon wieder, wir schweifen zu weit ab. Und deswegen, von der Liste her würde ich einfach sagen, denke ich mal, bin ich der Nächste, der dran ist. Nächste, weil meine Liste ist auch nicht so groß. Obwohl, 11-mal so groß wie Martins, kann man sagen. Ich mach mal zum Schluss. Zum einen habe ich mir der Castle Crashers heute noch geholt. Das ist dürfte allen bekannt sein eigentlich, aber ich habe es nie gespielt und ich bin gespannt drauf. Das würde Spaß machen, glaube ich. Das ist witzig, ja. Freue ich mich auch drauf. Das habe ich für 3 Euro bekommen. Früher hat es 12 Euro gekostet. Also auch ein super Schnäppchen, 75% runter. Als nächstes Deadlight, auch ein super Schnäppchen, aber gut. Auch von 12 Euro runter auf 3 Euro, aber darauf freue ich mich sehr besonders. Kam halt damals so in der Drehe ungefähr gleich raus wie mit dem The Walking Dead Telltale Game, glaube ich, soweit ich weiß. Und das ist, wie gesagt, an mir vorbeigegangen und das kann ich jetzt super nachholen in den Ferien, die wir jetzt haben. Du machst mich gerade ein bisschen verrückt, weil ich habe eigentlich gedacht, das habe ich auch gekauft, aber ich sehe das ja nirgends. Ui. Jetzt gibt er gleich wieder Geld aus, damit du es noch mehr ausgeben kannst. Er gibt Geld aus und noch so eine Spende an Steam, so an Gabe Newell. So, kauf dir was Schönes. Steam. Da kriegt er mehr Karten, wenn er irgendwie so an Gabes Konto so spendet. Gut, weiter Don't Starve. Super Spiel. Habe ich mir richtig gefreut, dass ich mir das geholt habe. Jan hat es, glaube ich, auch. You. Hast du es dir auch im Sale geholt? Ich hab. Ich auch. Das ist ein super, super, super, super, super Spiel. Habe ich schon noch nie gespielt. Viel Zeit investiert. Multiplayer ist halt war cool. Multiplayer gibt's? Es wäre cool, wenn es einen gäbe. Achso, schade. Ja gut, das kommt ja auch für PS4. Gerade Hoffnung macht. Stimmt, für PS4 kommt's raus. Don't Starve kommt für PS4, ja. Gleich nochmal. Xbox One. Go Home. Xbox Go Home. 2,99 Euro. Klatsch dich gleich. Hey, das war das Kommando zum Zurückkehren ins Startmenü. Jan. Völlig legit. Ja, genau. Xbox Go Home. Xbox Go Home. Das war in Ordnung. Nichts Anstößiges. Wirklich. In Englisch Xbox Go Home. Dann geht er ins Home-Bildschirm. Man hat es ja auch gesehen auf der Pressekonferenz. Xbox Go Home. Xbox Go Home. Die machen sich ja schon selber runter. Ja. Ich glaube, die nehmen sich auch selber gar nicht mehr ernst. Okay. Don't Starve ist halt so an sich so das Minecraft-Prinzip in der Top-Down-Sicht und in einem super geilen Artstyle. Kann ich jedem ans Herz legen. Obwohl es keine Achievements hat, obwohl es keine Steam-Sammelkarten hat, obwohl nicht eigentlich der Fall ist, ich hab's sehr lang gespielt, war sehr angefixt davon, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so anfixt. Du hast halt unterschiedliche Charaktere, musst Nächte aushalten, da gibt's so einen Count da oben links und ja, wenn's dunkel ist, siehst du nichts und es kommen random Monster und ratzen dich einfach um. Kann man so sagen. Sattkarten. Wie Sattkarten? Das hat doch Steam-Karten. Echt? Die haben Steam? Stimmt, hab ich ja sogar selber. Ah, ja, ja. Gut, die haben sie. Aber darauf habe ich nicht geachtet beim Spielen. Ich verspreche es. Also, ja. Wort drauf. Siehst du mal? Die Uhr ist rechts oben, nicht links oben. Stimmt, da habe ich sogar drei Stück. Die Uhr ist links oben. Nee, die ist rechts oben. Die ist links oben. Die ist rechts oben. Die ist links oben. Wir gucken dann nach, jetzt nicht schon. Wir gucken dann nach, okay. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja. Dungeons of Dreadmoor für 1,24 € kann man sich das Game mal einstecken. Nie gespielt. Was ist das? Oh, das Gott. Ist so ein ganz billiges Spiel. Hm, habe ich gedacht, dass ich mal mitgehen. Da hat die also, Paysafe gerade noch gereicht. Bitte, was kostet. Ja, genau, 1,24 €. Auch runtergesetzt. Da habe ich mir noch Faster Than Light, FTL, gekauft. Hab mir viel davon versprochen. Habe mich auch richtig drauf gefreut. Da habe ich es gespielt. Nach dem Tutorial hatte ich keine Lust mehr, weil es mir so komplex war, dass ich mich da nicht reinfuchsen wollte. Ist das nicht das mit dem Flugzeug-Dinger? Na, mit dem Raumschiff. Fast. Das habe ich auch schon gesehen und genau, was ich gesehen habe, hat mir gereicht. Das war mir dann auch zu... Nee, das wäre also auch nicht für mich gewesen. So dieses Isaac-Prinzip, dieses Try-and-Error-Ding da, fang neu an, wenn du verreckst, finde ich eigentlich cool. Aber das ist so komplex und da hätte man so viel Zeit drin investieren müssen, das war mir einfach zu viel. Hotline Miami habe ich mir endlich gekauft. Mhm. So ein kleiner Applaus wäre jetzt nett. Danke, danke, danke. Nee, wurde Zeit. Es wurde Zeit und es ist toll, gut, da muss man jetzt nichts mehr zu sagen. Die Presse hat sich ja schon mit Handkuss dem nachgegeben. Ausgepresst. Oh, ja, genau. Dann habe ich mir, das war zwar nicht im Angebot, also Hotline Miami hat auch so für 2 € abgegrast, fast FTL halt auch. Magic 2014 war zwar nicht im Sale, aber durch diese ganze Kaufeinstellung habe ich das auch mal mitgehen lassen. Super Spiel. Auch noch ein Spiel, was ich mir holen werde, das ist nämlich da eins der Spiele auf meiner Liste. Oh ja, das hat sich... Ich liebe Magic, ich bin nämlich so eher der Magic-Spieler als der Yu-Gi-Oh!-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, ja. Ist halt auch so von den Zeichnungen total geil, muss man sagen. Willst du nicht mal den vollen Namen sagen, für die, die nicht wissen, was Magic ist? Magic Duels of the Planeswalker 2014. Spiel, aber das Franchise heißt original Magic the Gathering. The Gathering. It's oder Gathering, irgendwas, keine Ahnung. Nicht jeder weiß die Abkürzung. So, red weiter. Also Duels of the Planeswalker 2014, 10 €, da wird sich auch nichts rütteln. Warum auch? Guter Preis. Warum auch? Spiel. Guter Preis, kostet immer so viel. Ist so das jährliche, wie so ein jährliches Sportspiel, was rauskommt, das kann man sich mitgehen lassen. Vor allem die Magic-Fans. Aber du kommst auch gut rein. Also ich kann das auch so neben bei gut spielen, wenn ich so irgendwas mache, wenn ich Streams gucke oder sowas, dann kann ich schön nebenbei Magic spielen. Duel Masters, super, war ja auch so ein Ableger von. Aber wird leider nicht mehr gedruckt, die Karten. Nee. MacPixel für 79 Cent, super Spiel. Ja. Super geiles Spiel. Alle kaufen, es ist ein geiles, super, super, super, super Spiel. Geil, Humor. Willst du mal ein bisschen erzählen, um was es da geht? Na gut, das ist halt so ein Spiel, das basiert auf Gags. Und zwar hast du da immer so eine Dynamitstange und hast halt so gewisse Szenerien. Und du musst halt verhindern, dass die Dynamitstange explodiert. Und ich glaube, mehr kann man zu dem Spiel nicht mehr sagen, weil es einfach nicht mehr ist. Es hat einfach einen krass geilen Humor. Ja. Und es ist so hilarious, das ist krass. Für 79 Cent kann man sich das mitgehen lassen. Für einen Originalpreis von 1 oder von 3,99 kann man sich das auch mitgehen lassen. Also, super Spiel. Ich glaube, das haben wir uns alle geholt, außer Martin, oder? Richtig. Ein Level besteht ja immer aus 5 verschiedenen Gebieten. Mhm, genau. Und das allerletzte, ich sag nicht was ist, aber das sind 5-mal das gleiche Gebiet. Du musst aber halt 5-mal verschiedene Sachen machen. Ja, genau. Da geht's dann so ineinander weiter. Also, naja. Boah, ey. Also, Es ist so ein Puzzlespiel, obwohl ich ja nicht so der Fan von Puzzlespiel bin. Puzzlespielen bin, fixt mich das trotzdem an, weil es einfach so super lustig ist. Nation Red cool. Ist so ein, wie nennt man das? Stadion-Shooter? Nee, so ein Arena-Shooter, genau. Stadion, Arena, reimt sich. Kann da vorkommen. So auf 2 Euro von 8 Euro runtergesetzt. Ist ein schönes Multiplayer, Lokal, Koop und Online-Koop-Spiel. Das kann man immer mal gebrauchen. So an Abenden zu zweit oder zu dritt. System Shock 2 ist ein Klassiker, den muss man haben. Habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und habe mir das gekauft. Und vorhin habe ich mir noch schnell Reus, also Reus, gekauft. Und da geht es halt darum, du hast halt 4 Riesen oder 4 große Monster und musst halt dann basierend auf deren Fähigkeiten dir deine Stadt aufbauen. Das ist halt sehr, sehr putzig gemacht. Und du hast halt so eine ganze Welt? Ja, stimmt, eine ganze Welt. Du hast da so, wie ich, so einen Globus, so eine Erdkugel und die dreht sich dann so mit und ist super schöne Grafik, so richtig putzig, farbig, toll. Ich wollte eigentlich vorhin was dazu sagen, aber ich lasse es lieber. Nee, schieß los, komm. Jetzt hast du schon, na komm, die Hörer sind doch alle schon weit über 60. Du hast ja gesagt 4 Monster. Für mich reicht ein Monster. Verstehst du nicht? Ich verstehe es jetzt nicht. Schön, wir reden ja nicht mehr vorbei. Ein Monster, wenn du es nicht verstehst. Ach, ah. Also wenn es das ist, worauf du hinaus willst, dann... Ja. Ja. Das war's in meiner Liste. Also ich kann noch nichts mehr dazu sagen. Ich bin fertig mit der Welt. So, und jetzt kommen mit die Langlisten. Die Langlisten. Incoming. Jan. Jetzt Popcorn holen zu trinken. Dann. Oh ja. Was trinken ist wirklich eine gute Idee. Ich werde einfach meine Liste jetzt runterquasseln. Weil der Podcast wird nicht so lang sein. Ach was. Und ich habe auch nicht mehr viel Zeit, ne? Der hat einfach nur Hunger, der Typ. Ja, und das kann ich verstehen. Ja. Also als erstes habe ich mir gekauft The Binding of Isaac. Binding of Isaac, richtig. Kennt jeder? Hat jeder. Muss ist ein super haben. Spiel. Ich nicht. Haben. Oh, ich guck mal nach. Pirat. Das musst du haben. Pirat, go home. Dann kam Don't Starve. Muss geil. Man haben. Da hat der Navid schon drüber was erzählt. Dann... Nicht geplant war Darksiders 2 inklusive Season Pass für die DLCs und dann noch The Walking Dead. Hab ich schon. Die Serie ist einfach geil, da muss das Spiel auch geil sein. Oh, du hast es nicht gespielt? Nee, du willst mich jetzt nicht spoilern. Na dann viel Spaß. dann als nächstes kam Sniper Ghost Recon 2. Ich kann dir sagen, er stirbt. Alter. Nein. Ich gleich. Ich zieh dich da aus dem Channel raus. Jetzt wird's gleich heftig hier. Hey, das war auch nicht geplant, dieses Sniper-Spiel. Und dann Hitman Absolution war auch nicht geplant. Und dann auch noch alle DLCs zu Tomb Raider. Aber von dem Spiel war ich so angetan. Nicht nur, weil Lara so gut aussieht. Oh. Sexy Jutsu. Dann kam Universe Sandbox. Kennt ihr? Vom Hören, erzähl mal. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ich bin so ein Universe-Fan. Ich mag das Weltall, schwarze Löcher. Oh! Okay. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber egal. Nee, ich freu mich auf das anzuspielen. Ist nur 100 mega groß. Runterladen. Dann I Am Alive. Stimmt, glaube ich, auch jeder. Ja, und Xbox. Ich finde es eigentlich recht cool. Wobei die Steuerung soll ja nicht so gut sein, ne? Ich hab's auf der Xbox auf der PS3 gespielt. Dann Deadlight. Und bei Trine 2 Complete Story habe ich gleich das Dreierpack gekauft für ein Let's Play. Nicht mit euch. Mirror's Edge, das habe ich auch gekauft, weil wir alle von Teil 2 so schwärmen. Keine Ahnung warum. Teil 2 schwärmen die schon? Verstehe ich den Hype nicht so ganz, darum habe ich mal das Spiel gekauft. Ist richtig geil. Und machst du nichts heute falsch. Was habe ich mir gegönnt? Alle DLCs zu Primal Carnage. Klar. Weil sonst war es mir zu teuer. Dann dachte ich, ach komm, dann kaufe ich es mir jetzt gerade, ne? Ich hab ein Geldscheiße, dann kaufe ich mir das. Ja, die Schweizer. Ja, wir Schweizer, ja, wir sind glücklich bei dem Europreis, ne? Oh mein Gott. Und ja, auf der Wunschliste habe ich auch noch eine Menge. Etwa nochmal so viel wie jetzt. Oh Gott. Und hast du so grob im Überblick, wie viel Spiel hast du jetzt gekauft insgesamt? Du hast jetzt nicht alle erwähnt, glaube ich, oder? Ohne den DLC waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, um die 12, 13 Stück. Wow. Also so im konkreten Vergleich zu deiner gesamten Spiel ist das wirklich enorm. Also da sieht man wirklich, was der Steam Summer Sale mit den Verbrauchern macht. Aber ich spare eine Menge Geld. Willenlose Zombies. Okay, Pirat. Das wo wir auch beim Thema sind. Ich habe mich nicht verzählt. Ich habe, glaube ich, 14 Spiele gezählt, ohne die Soundtracks eben. Und DLCs. Schon ein bisschen was. Dann schieß los. Einmal Hotline Miami hatte ich schon, habe ich auch noch nicht gespielt, aber ich muss es unbedingt nachholen, weil man hört ja über das Geile, habe ich einen Soundtrack noch geholt. Wie, du hast es schon? Sorry, du hast es schon, hast du gerade gesagt. Ja, ich habe Hotline Miami hatte ich schon, durch einen Humble Indie Bundle. Das ist dir nochmal gekauft? Nö, ich habe nur das Soundtrack separat gekauft. Also okay, gut. Gab's separat. Anti-Champer noch nicht angetestet. Keine Ahnung. Grid 2. Race Driver Grid hieß es damals. Und Grid 2 habe ich mir geholt. Das habe ich mal angespielt. Rennspiel, Autorennspiel, ziemlich cool. Auch mal ein Spiel, wo man bremsen muss, was cool ist. Boah. Ja. Nicht wie Need for Speed, einfach gegen die Wand. Und reicht. Das hat auch Spaß gemacht. Also mir macht das Spaß. Ich kann gar nicht anders, da bin ich ehrlich. Ja, nimmst die Wand als Bande. Hier geht das nicht. Hier fängst du Mords an. Weil wenn es schön weich ist, dann bounst du noch so ab. Aber die Gegner als Bande nehmen ist cool. Oder so. Das ist am besten, ja. Besonders wenn du Schaden dann hast, du total Schaden dann ist beim Gegner. Genau. Display so, weiter. Habe ich vorhin schon gesagt, mit dem zwei Displays. Just Cause 2 kennt man, riesige Open-World-Spiel, wo nichts drin ist, außer Hauptmission. GTA 4 komplett Bundle. GTA 4 kennt man auch, aber ich habe es nicht ganz durchgespielt. Müsste jetzt am PC aber nochmal nachholen, in besserer Grafik. Don't Starve plus Soundtrack. The Witcher 1 und 2. Borderlands 2 kennt man ja alles. Plus Season Pass Borderlands 2. Mm. Dann habe ich mir noch ein schönes RPG, Rollenspiel eher. Ein Rollenspiel. Is 1 und 2 Chronicles. Oh. Aha. Oh. Leider noch nicht angespielt, aber ich werde ich auch noch demnächst machen. Dazu kann ich dir auch sagen, das ist wirklich Rollenspiel im ganz alten Stil. Ja. Und das ist bastard schwer, ich weiß es. Ja. Also nichts für mich, muss ich sagen. Dazu ist mir, finde ich, zu inhaltslos. Das sind ja auch Kämpfe in Echtzeit, also nicht so ein Kampfbildschirm, das ist direkt auf dem Bildschirm und man kämpft dann auch mit Waffen. So richtig, wie man es kennt, so damals. Damals halt. Ich meine, das Kampfsystem davon schon Bounce-Kampfsystem bereits quasi vom Gegner mal ab, wenn du angreifst. Deswegen soll man ja diagonal angreifen. Ja, noch Möglichkeit. Aber wie gesagt, erstmal weitermachen. Ja. Ja. Fallout New Vegas Ultimate Edition. Also mit allen DLCs quasi, habe ich mir dann noch geholt. Fallout 3 fand ich nicht so gut, aber ich will mal New Vegas neue Chance geben. Weil es ja auf einem anderen Team ist. Might and Magic Heroes 6 Gold Edition. Ja, ich wollte mal wieder reinkommen. Might and Magic Heroes 3 war das letzte, das ich gespielt habe. Super, super. Das hat sich seitdem richtig viel verändert. Ich habe mir letztens 5 geholt mit Erweiterung. Also, wenn du den vierten ausgelassen hast, ist überhaupt kein Problem, denn da waren die Helden einfach nur OP. Einfach ja. Overpowered, die Helden, du konntest mit 6 Helden konntest du alles reißen, egal was die Gegner haben. Du brauchst es nicht mal eine Burg oder deine Monster, nee, einfach nur deine Helden und dann. Einfach nur 6 Helden kaufen und die hochleveln. Okay, ich habe einen Sechser. Ist was anderes wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich was anderes. Deadlight, da habe ich es gefunden. Da in der Regel ist es drin. Plus Soundtrack. Dann kam jetzt das Battlefield 2 und The Swapper. Oh. Ja, das habe ich mir gekauft. Auch sehr gut. Und das war's sogar schon. Da ist es genug, würde ich sagen, oder? in Anbetracht dessen, dass es noch nicht mal vorbei ist, dass wir jetzt erstmal die Hälfte haben. Das Swapper ist wirklich das, was mich am meisten anmacht, und das werde ich heute auch noch spielen, falls ich noch dazu komme, nach dem Halo Wars spielen. Und was macht dich sonst so an? Du nicht. Ja, wie zu unattractive. Gut, wenn jetzt jeder seine Liste runtergerattert hat, dann können wir doch eigentlich sagen, dass wir so mit unserem Zwischenbericht so langsam ans Ende kommen. Das stimmt. Was können wir sagen, so nach 5 wundervollen Tagen Steam Summer Sale 2013? Man lässt zu viel Geld liegen. Genau, oh, das wollte ich hören. Geldbörse weint. Sie hat Angst, wenn der böse Mann durch die Tür kommt, nämlich Steam Summer Sale. Ja. Ich bin schon arm und das macht mich noch ärmer. Und dabei ist schon alles runtergesetzt. Und dabei hast du nur 4 Euro ausgegeben. Und dabei habe ich nur 4 Euro ausgegeben. Ja. Und werde noch Geld ausgeben. Civ 5. Ich bleib bei Civ 2. Civ 5 2, ist gerade 75%. Civ 2. Civ 5 kannst du gerade voten, dass es 75% runtergeht. Ich hab gewotet für SimCity 4. Echt? Das war doch letztens schon im Voting. Ja und? Mhm. Hab ich auch, glaube ich, schon gewotet. Ich wollte eigentlich Age of Empires gerade machen. Das müssen wir original haben. So, werf mal schnell einen Blick drauf auf die Liste. Max Payne auch sehr stark reduziert. Aber auf, immer. Auf 8 also, Euro, Max Payne 3, kauft euch Alan Wake. Dishonored 10 Euro. SimCity ist das letzte SimCity vor dem, was jetzt kam. SimCity. Richtig. Ja. Dann will ich lieber das haben, danke. Warum habe ich dafür eben gewotet? Weil ich würde gerne auch dafür. Auch mal gern SimCity im Spiel, aber eben quasi ein neueres. Ganz alt auch nicht. Ich wollte schon so einige Möglichkeiten haben und 4 soll sowieso einer der besten sein drunter. Ob der neueste, wir wissen ja alle, was EA damit angestellt hat. Ich meine, DLC ist für 9 Euro, damit ihr 2 neue oder 3 neue Gebäude habt. Du hast Lufteinheiten. Ja, das ist ja das. Gronkh hat Artikel verpasst, weil er aufgehört hat, weil ohne Luftschiffe hast du irgendwann nur noch Staus und es geht gar nichts mehr. Du musst den DLC kaufen, sonst funktioniert nichts mehr. Ja, siehst du, das ist schon der nächste Beschiss daran. Ich meine, wenn du nicht mal ein funktionierendes Spiel haben kannst, das sich das Problem für alleine löst, sondern weil du ständig DLCs brauchst. Alles nur Geldmacherei. Alles nur Geldmacherei. Und mit diesem Statement können wir eigentlich auch den Podcast beenden. Wir haben die Hälfte des Steam Summer Sales überlebt. Wir sind alle noch munter, gut auf. Wie das in der Woche aussehen wird, ist noch fraglich. Und wir würden einfach sagen, wir melden uns bei euch. Wir geben euch noch ein kleines Fazit zum ganzen Sale. Ob das nun in Form eines Textes oder in Form eines kleinen Podcasts wieder zustande kommt, das werden wir sehen. Oder ob wir überhaupt was machen. Oder wieder uns ein halbes Jahr in der Höhle legen. Hinterschlagen. Ja, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Andere Sachen aufnehmen, auf die schon wahrscheinlich ungeduldig gewartet wird. Oh ja. Reviews müssen erscheinen. Das muss erscheinen. Zum Schluss müssen wir noch einmal alle zusammen das Jutsu des geheimen Abgangs machen. Nein. Nein. Oder wir einigen uns auf irgendwie so ein Slogan, den wir so ganz laut rufen. Und es ist nicht sexy Jutsu. Play Fu. Zum Beispiel. Play Fu auf 5. Nee, Play Fu auf 8. Nee, Play Fu auf 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Play Fu. Macht's gut, Jungs. Ciao.